aufwachen! Hey, was? Hallo, wer bist du? Was los? Auf Paper Chances werde ich all nach, du musst da rüberkommen, aber schnell, junger Freund! Scheißegal. Ein neuer Tag in Paradies und ist das Wetter neu. euch. Liebe. Und Spaß. Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. Das ist der Philly's Move, Jones und Jesus Guys. Boston und flippen die Flows mit diesen Lines. Knocken und ficken die Schmoes für miese Styles. Boxen und spitten auf Shows die fiesen Rhymes. Ihr wolltet doch wissen, wie hoch wir schießen, weil ihr konntet nicht kicken wie Pros mit diesen Zeilen. Wir robben und treten euch tot, präzise Teil, bis ihr floppenden Deppen am Boden liegen bleibt. Flex Rap, Text, Kadas kracht, egal ob bei Tag oder Nacht, ob ich schlaf oder wach, sauf oder paff, Skam, Glanz oder Flasch, ne Taft, pur, ganz guter Frankfurter Staff, schau der Kampf auf den Beat, deiner schwachen Komplizen, nach Haften, Hafen, Louis Moon, so ein Cruiser, ne Stadt, die trinke Fusel und pafft, du schmordert schon Tasche, für die Smooth, gut zu, damit dir die Standpunkte rast, noch bevor du verblutest, versuchst du es mit Voodoo verfluchen, noch du loost, dann bedankst dich schon nasch, begreif schnell, mit Rap ist die Voodoo, schnell verlässt euch der Mut, da ich erbale, packen, backen, wurde mit Wörter verpasst, Brandstellen im Fach, setz Tankstellen im Brand, gib Dilettanten Nille, halt euch mit lyrischen Handschellen im Schach, mach, das heißt, fuck mich schneller ab. Es ist wieder mal Geist, der die Lieder so schreibt, dass dir immer wieder mit Harten ihm die Glieder zerreißt. Du willst stoppen, Foot Rhymes mit dem Trompfoot, nein. Oder bist du wieder einer, der sich lieber verneigt, von vieler gesigned oder vom Viva gehypt mit den oberbilligen Beats und den biederen Rhymes. Mach im Robo ne Fülle Beat und verdiene keinen Schein. Nur der Ober bringt mir Sweet, ich steh wieder noch ein, denn es ist hektisch, flex ich letztlich am Ecktisch. Entdeck dich hässlich, schmächtig und Schwächling und fress dich und setz dich mit mächtiger Freshness. Gerecht, was echtes, raps ist du Wakeness. Und denkst dich, du battles und fängst es im Flash. Während dein Kind hier fängt über Bettlich gepennt, du versteckligst in Flens, während dich nur um verletzen zu werden, gerne über die fettesten Tracks. Das ist der Philly's Move, Jones und Jesus Guys. Boston und flippen die Flows mit diesen Lines. Knocken und ficken die Schmoes für miese Styles. Boxen und spitten auf Shows die fiesen Rhymes. Ihr wolltet doch wissen, wie hoch wir schießen, weil ihr konntet nicht kicken wie Pros mit diesen Zeilen. Wir robben und treten euch tot, präzise Teil, bis die floppenden Deppen am Boden liegen bleibt. Oh Gott, ich kick es und es war's. Sag mir, wer macht Harakiri nach dem Bars? Die Eiskaffille hier nach Mars. Mit einem Willen wie ein Wahn, garantiert talentiert. Patentiert zu Papier bringen wir notiert. Ich kall euch wie ein Snickers oder Marsch. Und Glaskills kleben an mir wie ein Sticker oder wir am Lecker im Bars. Radball, bomböse Beats. Als Basis, Presspart auf Platten und Snippets auf Kasis. Bitch nass von dem Flow aus der Fahrt, über den ich grad voll im Fahrt fließ. Ras, so wie als Philly Speedy Gonzales. Ganz egal, ob im Billo Sandal, Nike Sneakers oder Clarks tragen, spazier smooth, smart wie ein Fakir. Buffels übers Glas, hängt der Batakiri Spliff. Gras gut ist die Angst, dass die vergaß. Dass wir nur saufen und uns mit Battle Raps tarnen. Wer laut Hals gelogen, wie das für Cadillacs fahren. Wie Outcast, doch wenn zerschmettern die Hasen, die wettern und sagen, dass die kleinen Lecker die besseren waren. Oh Gott, ich kenne sie wollen sein wie Odor, Menace to Society und Dor. Spielen Tennis im Verein im Team, so soft. Und wenn es schlecht läuft, weiden sie, denn MCs in Deutschland sind wie Toys. Nur holt euch zu meutern, ist doch schon Freude genug. Wir sind neun, doch gut, doch wir scheuen eure Hooks. Denn sie hören's ja an, als hättet ihr Boy schon geschluckt. Eure Erstnamen Rhymes mit Freude genutzt. Säten lange die Samen, ernten heute die Frucht. Ihr seid feucht wie ne Puss, wir am Pointen so smooth. Hinterlassen wirklich nur Asche nach Feuer und Blut. Das ist der Philly's Move, Jones und Jesus Guys. Boston und flippen die Flows mit diesen Lines. Knocken und ficken die Schmoes für miese Styles. Boxen und spitten auf Shows die fiesen Rhymes. Ihr wolltet doch wissen, wie hoch wir schießen, weil ihr konntet nicht kicken wie Pros mit diesen Zeilen. Wir robben und treten euch tot, präzise Teil, bis ihr floppenden Deppen am Boden liegen bleibt. Deine Kunden sind Kids und deine Kumpel ein Witz. Seht aus wie ein humpelnder Dackel, der flitzt, albert und labert und misst, babbelt nur Shit. Setz euch richtig hin, damit ich euch dick in den Nacken piss. Deine Beats, die pumpen mir nichts. Du bist so dumm und vergisst grad garantiert, wo du bist. Und schwitzt die Toten weg für den Tisch. Stunden später noch stinkt es auf Fisch, klingt es an nichts. Nur unsere Reime riechen auf frisch. Ratz, beiß, kämpf wie ne Bitch. Blickst den Weg, cheat the foot, bevor du sie fix und wickst. Start am Anfang mit gepaarten Antritt. Flex Raps, gepaart mit einem harten Tritt. Bigfoot und ich kicke die dicksten Hacken. Schluss mit dem Wannabe Comedy, Rapper, dem Wallaby Slipper. Wir wollen sie nimmer. Sie kommen in die Tonne, verstriche die bisschen nur Props. Zu Schmodder und Witze gekriegt, der mir Ficker seid sicher. Ich lach nicht umsonst, man sagt es, sie rockt. Ich kacke in den Topf, pack's in den Kopf. Für was denn die Props? Für Wahl im Rap zum spastige Jokes und passen dazu. Null Bass in der Flow, belassen wir's so. Huh? Ihr seid um Klassen zu low. 34, Schreibtisch, Tier der Nummer 1. Jeder weiß aus seiner Feder kommen Rhymes. Die weder die Heder noch später Feder Verräter. Selbst im ewigen Leben niemals erreichen. Du Foot. Das ist der Philly's Move, Jones und Jesus Guys. Boston und flippen die Flows mit diesen Lines. Knocken und ficken die Schmoes für miese Styles. Boxen und spitten auf Shows die fiesen Rhymes. Ihr wolltet doch wissen, wie hoch wir schießen, weil ihr konntet nicht kicken wie Pros mit diesen Zeilen. Wir robben und treten euch tot, präzise Teil, bis ihr floppenden Deppen am Boden liegen bleibt. Das ist der Philly's Move, Jones und Jesus Guys. Boston und flippen die Flows mit diesen Lines. Knocken und ficken die Schmoes für miese Styles. Boxen und spitten auf Shows die fiesen Rhymes. Ihr wolltet doch wissen, wie hoch wir schießen, weil ihr konntet nicht kicken wie Pros mit diesen Zeilen. Wir robben und treten euch tot, präzise Teil, bis ihr floppenden Deppen am Boden liegen bleibt. Boden liegen bleibt. Boden liegen bleibt. We'll be right back. wisst ihr auch noch, ihr hört Paper Jam 10 und das eben waren Philly Smooth und Geist featuring Jonesmann mit Am Boden bleiben. Kennt ihr vielleicht noch von der Ghetto Fab CD? So oder so, geht einfach mal auf www.jonesmann.de und 34ers.de. Also 34ers Zahl und das E wie Ekelpaket, R wie Rotzbremse und S wie Schlammschlacht.de. Davor gab's unsere heißgeliebte Band und Anspruch mit Shark im Paradies, den wünschen wir euch allen. So, und nun haben wir nun also hier Paper Jam Folge 10, so wieder richtig schönes Jubiläum, wollte ich nicht sagen. Weshalb ich auch gleich mal meine nicht vorhandenen Sangskünste ausgepackt habe und euch einen stimmungsvollen Intro-Song gesungen habe. War wundergeil, oder? Passend zum 80er-Jahres-Style von YCD, in dem ihr hoffentlich jetzt alle unterwegs seid, während ihr Paper Jam hört. Denn Paper Jam ist umgezogen nach, ja genau richtig, YCD. Und damit ihr das auch sehen könnt, leider am besten mal auf unserer Website www.paperjam.devu. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das Paper Jam YCD Package runter und baut das neue YCD ein. Paper Jam findet ihr in Downtown zwischen dem View Rack Gebäude und dem Pizza Lab. So ein beiges graues Haus mit grünen Streifen. Ja. Ultra viel Geld reingesteckt, ihr glaubt es kaum, ein Tophaus. Außerdem haben wir jetzt ein schönes großes Forum und wie schon lange gefordert einen Chat. Also beziehungsweise hatten wir den bis gestern alle, es war der scheiß lahm und ich suche jetzt nach, das vielleicht ist er jetzt schon wieder da. Schaut vorbei. Wie immer auf www.paperchat.devu. Unter anderem auch das jetzt neue die Wallpaper des Monats. Vier absolut krass herbe Hintergrundbilder für euren Desktop. Kein Vergleich zu dem normalen Scheiß, den ihr sonst so geboten bekommt. Und gleich gibt's Urban Funk Experience mit Turn Me Up und danach Sheen 3 und Next 86 mit Eruption. Eruption. Ich kann heute nicht sprechen, wie immer. Eine Gansas-Produktion. Check doch mal Gansas.devu. G-A-N-S-A-Z. Und nun werde ich noch 5 Menschen da draußen grüßen. Hoffe, dass die Grüße ankommen. Aber jetzt gibt's jede Show 5 Grüße für 3 Frauen und 2 Männer. Mehr Frauen, weil Frauen einfach besser sind. Basta. Also, 625 Namen und wer sich angesprochen fühlt, ruft uns an und grüßt zurück. 01212 5419 54 170. 01212 5419 54 170. An diese Nummer geht übrigens auch die Faxe. Also, viele Grüße an Sophia, China und Ingeborg. Außerdem an Thomas und Frank. Macht weiter so, euer auch immer ihr seid. Die Beschimpfung des Monats, powered by der Coole und der von der Schule. Du Arschlochhund, Idiotenkopf, Depp, Zwilling, Vollhorst, Honk, Doppelbären, Fratze. Beliebig erweiterbar. Die Beschimpfung des Monats. Auch nächstes Mal wieder. Von der Bombenmoscheen, Propaganda an Times plötzlichen Dunkin' Donuts und Nike, CNN Live. Voller Stolz und Eifer bejubelt die Masse ihre Fighter. Doch wie kann man fliehen, merken, wenn Menschen sinnlos in Kriegen sterben? Kann Krieg vermieden werden, Inspekteure statt Maschinengewehren. Es geht aber nicht dieses Mal, die Gesichter Fleisch wie Friedensfarben. Was sieht es ja, was ist, wenn selbst die Mächtigsten keine Macht zum Veto haben? Denn wenn volle Panzer mal warm werden, dann rollen sie auch. Und wenn leere Köpfe mal warm werden, dann rollen sie auch. Die ganze Welt sieht zu, wie so ein Vater das Werk zu Ende führt. Und die ganze Welt sieht zu, wie der Konflikt im Golf zu keinem Ende führt. Versetzt euch in die Lage jedes einzelnen Menschen, die jämmerlich verrecken und sterben, weil einige falsch stechen. Schick deine Söhne in die Schlacht und lass sie dort verenden. Sag mir, dass du nichts dabei fühlst und das Schicksal wird sich wenden. Ich find's krank, diese Sache zu argumentieren. Dumme Diskussionen gehen unter, wenn Menschen Leben verlieren. Zu gefährlich mit dem Teufel zu experimentieren. Wieso müsst ihr eure Macht mit Blutrot markieren? Den Konten wird das Recht genommen, Leben zu investieren. Stattdessen wird programmiert für Waffenindustrie, Massenvernichtungstechnologie für kleine Jungs, die nichts kapieren. Aber ihr Schutz ist ein Bunker, wo den Kleinen nichts passiert. Ich will nicht erklären, was da unten abgeht. Möchte euch drauf aufmerksam machen, was als nächstes ansteht. Auch bei euch wird's mal so weit kommen, dass ihr um euer Land fleht. Einer wird immer stärker sein auf diesem scheiß Waffenplanet. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Unser Thema? Wer in Bravo Deutschland da draußen irgendwelche Supersternchen sucht, die wir alle spätestens bis zur nächsten Paperchamer-Ausgabe wieder vergessen haben, fragen wir uns natürlich, was macht eigentlich Hagen? Hagen sucht die Cocktailbar. Ich glaub, da musst du vorne links. Machen wir uns nichts vor, wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Cocktail eigentlich Schwanz heißt. Sie verstehen, was ich meine? Er hat sie leider nie gefunden. Also jetzt auch bei uns. Und talentierte Möchtegern zum Mars. Viel Spaß. Er ist unser Spitzenkandidat aus dem Oberursel-Kreis. Hier ist Thomas M. mit seinem kurzen, aber doch sehr einprägsamen Stück. Yo, yo, check the flow. Bitte, Thomas. Yo, yo, yo, check the flow. Rufen Sie für ihn die Nummer 01212-549-54-170 an und sagen Sie 1. Kommen wir nun zum Gummersbacher, mein lieber Herr Knabengesangsverein mit Ihrem Werk Punk Rock Ballas. Rufen Sie an und sagen Sie 2. Und unser dritter und für diesen Abschnitt letzter Kandidat. Mit der von ihm noch aufgesetzten Version von Happy Birthday und los. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Paper Jam. Zum neuen Geburtstag, liebe Paper Jam. Und auf Englisch ging doch das Lied. Für ihn wählen Sie 012-12-5-419-54-170 und sagen 3. Das war der erste Teil von Haken. Sucht die Cocktailbar. Gehen Sie aufs Klo, fahren Sie mit dem Bobbycar in die Küche, aber bleiben Sie nicht zu lange, denn der zweite Teil kommt. Es dreht sich um Stillstand und um Seelen, die vergebens hängen bleiben. Mein eigener Geist und Dämon, die mich verfeinde, den die Enge treiben. Will länger bleiben, die Menge meiden, so paradox, dass Hände reiben. Deine Armigen einleiden, lass deine falsche Klänge schreiben. Bleib meist heiß auf Engelsgeigen, wenn menschlich nichts mehr geht. Wie vom Wind verweht, das Kind versteht, dass mir die Sicht verdreht. Wär froh, wenn ich die Lichter seh. Nur sind es meine Fehler, geht um Effizienz, hab meine Partei leider keine Wähler. Teile der Laste bleiben schwerer, brechen über mir zusammen. Halb leere Gläser, wer verzagt, versacken, wer sagt, wo geht's lang? Monoton und ohne Klang, das Ziel wie die Nadel im Häufen, habt aus den Augen verloren. Renn ich in den Laden, es neu kaufen, hab mich seit Jahren mit Toys rauchen. Glauben, dass die Zeit stehen bleibt, sind nichts bewegt, alles Sehenswerte, meist ungesehen bleibt. Gib mir ein wenig Zeit, zu dich teilt und du kannst mich kaum verstehen. Erweck den Traum zum Leben und suche Leute, die es genauso sehen. In meinem Stamm schon der Albote, doch bitte wär's der Manitier. Meist Tore scheint Tore, die Zahlen und Worte manipulieren. Mich durch Zwang und frustrieren, mein Gehirn geht Kompromisse ein. Wir müssen Tritte und die Groß, die dementsprechenden Schritte sein. Wenn ich frag, sag bitte nein, ist egal, was ich mitteilen will. Wenn ich mit dem Lein am Schwein hab, seid ihr klein und sicher still. Ich bin wahnsinnig erfüllt, wer kennt mich nicht und wer kennt mich nicht, ich kenn mich nicht mal selbst. Ich hoffe, dass es verständlich ist. Gespenster rennen durchs Licht, ein Fenster bricht im Angesicht der Steine. Kenner erkennt's nicht, die Feder bricht die Beine. Jeder kriegt das Sein, nur oft nicht das, was er verdient. Schwer wie Last zu schieben, zerbrechlich doch krasser MC. Irgendwie Wasser im Knie, raff's ja nie wie Rast auf Weed. Ich bin ins Wasser verliebt, ist kack, aber deep. Wenn ich Backwaren schnieb, ist es wahrscheinlich aus Frust geschehen. Ich verlos, bleib stehen, verlos, wie im Bus zu leben. Ich versuch Ketten zu lösen, kämpf mit Kletten und Dösen. Selbstfindung wie ein blinden Hund, wer ist netten, wer böse? Sinn und Zweck sind Erlösung, perfekte Raps, die Verstöße. Wenn ich Text nicht verwöhne, zeig ich im Track wieder Größe. Das Spiel ist schizophren, man rennt, obwohl es stillsteht. Oder die Zeit rennt und du stehst, ich möchte nicht, dass ihr das Bild seht. Bin in Ordnung, wo niemand ist, mein Ego durch den Schritt stärken. Stift, Papier, Musik, die ich wie ein Gift merke. Die Seele lebt, eben weht der Wind, der mir über die Haut streit. Jeder Spieler braucht eine Auszeit, an Tagen, den er zu Hause bleibt. Fragen, die ich hinausschreibe, wer weiß, wie Brautkleid. Jeder Buchstabe verbraucht Zeit, jeder Gedanke, den ich aufschreibe. Girl, so wissen, was laut heißt, glaub mir, ich kenne die Ironie. Brenne schneller, so wie nicht jeder Penner holt sich Tenner Weed als Energie. Bleib auf Nenner mit G, der Vogel will nix in Rachen kriegen. Er ist endlich frei von allem, will ohne Landung Drachen fliegen. Oso mit Stillstand. Letzte Show habe ich an die Stundenbahn verlost, aber nur an die Leute, die mir folgende Frage beantworten konnten. Wer hat Sex erfunden. Und es gab die magische Antwortenzahl von 2,0. Nur in ungeordneter Reihenfolge. Erst die kürzeste Antwort, die trotzdem die nächste ist. Ungekürzt gibt es hier auf der Homepage. Und zwar, ich glaube, wenn einer Sex erfunden hat, dann war das Thomas Alva Edison. Der war so dermaßen hell, der hat sogar den größten Flash der Menschheit den größten Flash der Menschheitsgeschichte erfand, die Glühbirne. Also müsste er auch Sex ausgetüttelt haben. Vorher wurde die Menschheit geklont und seit Edison waren sie froh, dass sie durch das neue Verfahren nicht mehr aus der Dose kamen. Das Klon wurde abgeschafft. Doch jetzt haben die Menschen Sex satt und wollen die uralte Technologie des Klons wieder aufheben lassen. Das kam von Miss MC Rippchen und die ungekürzte Version gibt es doch nicht auf der Website. Ich will das jetzt nicht. So, und dann hätten wir noch die kurze und skandalumwitterte Version von Mr. Mills. Er meint, ich hätte Sex erfunden in einem früheren Leben. Das scheint mir am realistischsten, aber da ihr nun mal auch irgendwie toll seid oder so, dürft ihr jetzt abstimmen, wer den Stundenplan von Andy denn nun gewinnt. Schreibt an studiofeedback@yahoo.de. Und eine neue Frage. Warum schreibt Mr. Mills Sex komplett in Großbuchstaben? Ich verlose die Original-E-Mail, das Beweisstück also, an den Ersten, der mir diese Frage beantwortet. Und zwar indem er, Entschuldigung, sie oder er, mir eine Mail an die Antwort an die studiofeedback@yahoo.de schickt. Und dann habe ich noch eine Mail von Sebastian Schreiber, der an Paperchamp mitwirken wollte, bekommen. Allerdings kamen alle Handwritten-Mails wieder an mich zurück, die ich ihm schrieb, weswegen er sich nochmal melden sollte. Und nun ein bisschen Werbung für die lieben Kollegen von Game Radio, denn ein extrem informativer Studiogast bei uns und schlussendlich die Band in Anspruch mit Komm, Bitch. Okay, das reicht. Nun ein paar Ausschnitte. Ja, ich sehe ja schon viele Leute, die, denke ich, jünger sind als 18. Denkst du, wirst du, oder? Siehst du aber nicht als Propaganda, weil ja Amerika da immer extrem als gut hingestellt wird. Nö, ich sag mal so, das hat manchmal gar nichts mit Amerika zu tun. Die ja nur Grafik sind und für mich keine Realität darstellen, ist ja nur grafisch und kein Blut. Und was hältst du vom neuen Jugendschutzgesetz? Mein Lieblingsspiel ist Counter-Strike, weil es mir viel Spaß macht. Geht auf gameradio.net. Wir haben nun einen ganz besonderen Gast im Studio, Fernando Martin Hess. Guten Tag, Herr Hess. Sei gegrüßt, Fremder. Gott segne dich. Jo, dich auch, Mann. Welch schöne Einrichtung du hier hast, mein Freund. Dankeschön, wir haben uns auch viel Mühe gegeben. Selbst das pakistanische Christenalbum hat unsere Einrichtung lobend erwähnt damals. Das ist schön. Ja, schon. Ne? Nun gut, ich würde nun gerne anfangen. Ich würde meine innere Bereitschaft. Okay. Fernando Martin hat nämlich vor kurzem die heilende Wirkung von Butter festgestellt, wovon uns nun berichten wird. So ist es. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo Sie die Butter... Oh, ich habe mich versprochen. Ist nicht schlimm. Aber ich möchte sagen, es ist nichts Schlimmes, sich zu versprechen. Genau. Jeder Mensch kann sich versprechen. Und ja. Die, die jetzt gelacht haben, werden später die Ersten sein, die auf der Straße sitzen. Ihr miesen Schweine! Ja. Nun gut, fangen wir an. Okay. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso Sie die Butter, die Sie täglich verwenden, nur durch den Mund Ihrem Körper zuführen? Nun gut, einige meiner Patienten verwenden Butter auch, um... Na gut, lassen wir das! Der Aufnahmeleiter schaut ganz böse mit seinen Augen! Du bist ein verklemmter, unreifer Wicht, du Ignorant! Du niederes Gelächter, das im Stall neben dem Rind schläft! Hey, Ort! Der ärgert mich! Auseinander! So, jetzt erstmal Musik! Oh, Quatsch, da sind wir wieder. Der Aufnahmeleiter ist nicht mehr da. Naja, teilweise schon. Cindy, wisch das mal weg, bitte. Nehmen Sie doch einfach ein wenig Butter. Und schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Nein! Lassen Sie Ihre nicht vorhandene Reife nicht an mir aus. Dankeschön. Können wir jetzt weitermachen? Sicher, sicher. Liebe Menschen vor dem Radiogerät, lassen Sie Ihre Arbeit liegen und machen Sie es sich bequem. Greifen Sie nun zur Butter, die Sie hoffentlich, wie jeder klar denkende Jonathan, in einer Schale neben Ihrer 3-in-1 aus die Couch liegen haben. Ich muss noch darauf hinweisen, dass Rentner und Kleinkinder lieber Margarine benutzen sollten. Sicher haben einige von Ihnen Haare in den Ohren, eigene oder auch fremde. Ich bitte Sie nun, die Butter sorgfältig in die Innenseite Ihrer Ohren einzureiben. Nehmen Sie ruhig 200-300 Gramm. Bitte denken Sie nun daran, wie Sie langsam mit bloßer Faust ein Kaufmann-Chassi zerdrücken. Ja, das erzeugt ein warmes, wohliges Gefühl von Wärme. Habe ich recht? Sicher, sicher. Danke, Fernando Martin Hess. Hier ist der Radarwarner. Der Paper Jam Radarwarner. Der Radarwarner für Y-City. Vorsicht in der Nähe des Krankenhauses auf der zweiten großen Insel. Dort steht ein Security-Car, welches fies aller Radar ist. Passt auf, dass ihr euer Nummernschild verdeckt. In der Nähe des Malibu Clubs steht in Fahrrichtung links, wenn ihr nach Vice Point fahrt, ein Lieferwagen hinter einer Mauer. Auch hier ein fieser Blitzer. Wir haben einen Unfall aufgrund einer ausgefallenen Ampel in der Nähe des View Rock Gebäudes. Fährt hier und in der Umgebung bitte vorsichtig, einige andere Ampeln sind auch ausgefallen. Um den Y-City Airport haben wir Stundenverkehr. Nehmt bitte den Bus, um den Verkehr dort nicht noch mehr zu belasten. Und durch diese Reihe in Little Haiti gibt es mehrere Unfälle. Hier fahrt nur im Notfall in dieses Gebiet. Paper Jam. U-I-C-E. Y-City Information Center. Und was heißt das E dann? In Downtown. In einer nächtlichen Verfolgungsjagd wurde der Sänger der unter Freaks bekannten Band Love Fist von der Polizei angeschossen. Gegen ihn lief ein Verfahren wegen Nötigung einer Taube. Nun kommt noch die weniger brisante Anklage wegen 12-fachen Mord hinzu. Bis zum Morgen. Starfish Island. Andauernde Hausdurchsuchungen und Schießereien im Y-City's Nobelviertel haben die Grundstückspreise rapide fallen lassen. Wer also Interesse an einem Haus oder hat, erst gestern wurde wieder eins frei. Und Little Haiti nochmal. Eine Explosion in dort gelegenen Schrottplatz verletzte gestern den Eigentümer schwer. Ein Arm wurde ihm abgerissen. Spenden Sie bitte, er möchte, so Zitat, Schalter Bier. Und nun, übrigens, was ihr da gerade hört, ist der Freestyle-Beat von MC Rippchen. Danke dafür. Daykin One und seine Crew wollten ja eigentlich mit D-Flame und Stywars auftreten, aber es ist in Sachen Showplan und bei D-Flame wohl einiges schief gegangen, weshalb das wohl leider ausfällt. Dafür habe ich einen anderen Termin für euch, bei dem ihr Daykin One, Chani, Rugger, Fuchs, Rotzilla und wie sie alle heißen, live erleben könnt. Und zwar am 28.06. im JFS Hörle in Dortmund mit der Liveband Lexus All-Stars Bench. Außerdem hat Daykin schon die nächste CD angekündigt, Titel Gefährlich Ehrlich. Und außerdem meine Empfehlung an alle, die sie noch nicht haben. Holt euch die CD Soundforschungslabor Dortmund von Herz zu Herz mit den Stars von Daykin One. Wer es in seinem Plattenladen nicht findet, geht mal auf www.soundforschungslabor.de. Und von Daykin seiner Kollegin Jenny hören wir gleich auch noch was. Aber erstmal Folgendes. Ja, unser Hörer Luxman meint, ich sollte mal Luxemburg erwähnen. Habe ich das hiermit getan? Luxemburg. Und eine Frage hat er auch gleich an mich weitergeleitet, die ich gleich an euch weiterleiten werde. Warum auch immer. Warum ist Luxman Luxemburger und kein Asiater? Ich persönlich habe keine Ahnung und ich weiß auch nicht, warum ich diese Frage stelle. Ich verlose auf jeden Fall einen Gruß von euch an irgendjemanden da draußen. Der ist jetzt zwar sowieso kostenlos, aber egal, wenn ihr mir diese Frage beantwortet. Und da wir schon dabei sind, Luxemburg zu erwähnen, könnten wir auch gleich luxemburgisch reden. Ich hoffe, dass ich was jetzt sage, ist das, was ich denke zu sagen. Also, Schof, Kuft, Schmul an Ivernokes, Kreizdeibel nochmal. Das war alt-luxemburgisch. Außerdem meine Empfehlung, geht auf die Website von DJ Dollar www.djdollar.tw.dv. Der Mann kann echt malen. Das gleiche gilt übrigens auch für MC Ripchen, dessen DJ immer noch im Hintergrund schön. Wollte ich nur mal erwähnen. Und die Chaos Radio Crew, der Radiosender von Cheetah3Mons.de, sucht noch Moderatoren. Wer Interesse hat, meldet sich auf www.chaosradiocrew.de. Und noch ein ganz spezieller Gruß an ganz bestimmte Leute da draußen. Fuck you, stupid. Fickt euch, ihr beschissenen Oberflächen, dämlichen Kiddies, ihr lebenden Toten ohne eigene Meinung, ihr intoleranten Deppen. Yeah, what? Ja, yeah, ich komm ans Mike und ich pack dich. Du hast wieder keine Taktik. Ich mach dich Slime wie Schaschlik. Dein Zelt ist leider Plastik. Bin immer zu breit, aber mach nix. Gib mir nur die Beat, ich zerhack dich. Und kann dich verpackt wie praktisch. Ein Nachtkick, danach yeah, aus der Galaxis yeah. Du fragst, wer bereit für den Scheiß ist. Ich frag, wo verdammt nochmal mein Mike ist. Sie sagt, dass das Heil einfach heiß ist. Er hasst mich, doch er hört den Shit heimlich. Es ist der dopeste Stylus. Gibt's nicht, weil doch er das meint ist. Ich drop Lines, doch es klingt alles peinlich. Sie wollen Krieg und wissen gar nicht, wer der Feind ist. Fick dich, wenn der Beat dich mitnimmt. Oh, ne, uns geht gar nichts breit von Life und Twisted. Nimm nimm den Scheiß, weil wir für Fleiß zu dicht sind. Ne Chance für Breiter, weil das Zeit zu sick ist. Du Bayer strikes back und kick dich dann weit weg. CJ, B plus B, B gleich Hightech. Gib kurz den Prozess back und ich putzen dich weg. Wirk ihn nicht, ich beweg ich dich zu den Track. P-O-T-K-M-I-S-T-A-Mike. Du weißt doch, wie es läuft. Ich bin für dich zu tight. Ich komm und bedien dich gleich. Warum sollte ich eigentlich zu dir friedlich sein? Du willst deine Fame, aber riechst nach Schwein. Ich fick deine Lines mit nur einem Rhyme. Mir ist egal, was ihr wollt und mir ist egal, was ihr sagt. Und euer Kram ist doch sowieso für den Arsch. Und wollt ihr cruisen, nehmt da besser erstmal Fahrstunden. Bock Mist, aber fährt dich gleich. Und du musst einfach zu dir ehrlich sein. Und morgen lese ich wieder in der Zeitung. In Hannover kämpft schon wieder wer am Mike um. Fick dich, wenn der Beat dich mit. Ne, uns geht gar nichts breit von Life und Twisted. Lebt in den Scheiß, weil wir für Fleiß zu dicht sind. Ne Chance für Breiter, weil das Zeit zu sick ist. Du Bayer strikes back und kick dich dann weit weg. CJ, B plus B, B gleich Hightech. Gib kurz den Prozess back und ich putzen dich weg. Ich bin nicht, ich beweg ich dich zu dem Track. Thank you. du so schreibst. Ich bin immer voll der Freak. Ja? Leute, der Osterhase, der ist nämlich krank. Ihr Lecke. Tschüssi. Hallo. Tschüssi. Hey, du Arschloch. Halt am Maul. Was schläfst du denn? Ja, ich bin der Jean. Da. Der Jean. Halt am Maul. Der Jean. Halt am Maul. Schläg jetzt auf. Tschüssi. Okay, tschüssi. Halt am Maul. Unruhe, Herr. Wir werden dich vernichten. Biokreuz FM wird dich in Vergessenheit geraten lassen. Hä? Was ist denn hier los? Bin ich hier nicht beim Paper Jam? Hallo? Unruhe, Herr. Hallo? Es ist nicht Paper Jam. Manu? Ah, tschüss. Nein. Entschuldigung nochmal. Wer auch immer Sie sind, ja. Ja, schönen guten Tag, Schmidt mein Name. Ich habe eine Frage zu dem PC-Programm GTA 3 von Rockstar Games. Und zwar, dort bekomme ich den Auftrag, Mist vom Krankenhaus zu holen. Wenn ich nun aber mit einem Auto zum Krankenhaus fahre, steht dort kein Mist. Da steht nur eine Frau. Die versucht immer, in mein Auto einzusteigen und ich erschieße sie und es steht da Mission gescheitert. Hallo! Hallo, guten Tag. Ich bin Mr. Mills und ich wollte euch sagen, dass ich euch alle töten werde. Die Biowaffen sind ja leider verboten. Warum weiß ich aber nicht. Ihr findet aber auch ein Flugblatt bei jeder Filiale der Ammunition. Unser neuester Service ist Krankheit ins Haus. Bitte bestellt unter Mr. Mills at web.de. Danke. Ey, Unruhe, die verarschen dich, das ist von web.de und das kommt gar nicht bei dir an, wenn du mich hören kannst. Ich hab schon mal angerufen und da haben die nur so scheiße wie eben jetzt gebabbelt. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass Sie etwas brauchen, obwohl Sie nichts brauchen? Wenn ja, dann gibt es ein neues Produkt auf dem Markt der Unterdrücker, den Zuhalter. Er hält alles zu, was Sie zuhaben wollen, neben Flaschen, Dosen und anderen Behältnissen. Kaufen Sie jetzt den neuen Zuhalter an jeder Filiale der Ammunition. Ja, hallo, ich wollte die Pökelbrut grüßen. Ihr seid die größten Schwachmaten, die ich je auf der Welt erleben durfte. Ja, genau. Ihr seid die kleinsten, befickten Dreckskinder, die es gibt. Ruft uns an. 0-12-12-5-419-54-170. Me. Paper Jam. Die Show für Leute, die gerade Knausenbrot essen oder sowas in der Art. Deckungsgleich, bitterer Moral. Gegen den Strom zu fahren, ne teure Qual. Bezahl sie mit Lügen, Versteck und Gefahr. Ich lebe nicht wie ihr, denn ich bin Rap und Kiffer. Und ihr schaut immer auf Leistung. Jeder stresst sich und schreit rum, ihr steht doch krass auf der Leitung. Checkt ihr nicht, man scheißt euch direkt ins Hirn. Lebe für den Job und immer Schecks kassieren, damit konsumieren, um euch zu kontrollieren. Über jede Aktion schön Konto führen. Muss mich als Pragmatiker interessieren. Doch scheiß ich drauf. Wie bin ich denn damit 30 drauf? Will's gar nicht wissen. Als Idealist schiebe ich ein konstant schlechtes Gewissen. Also Geld wissen und den Kopf aufs Kissen. Babylon, die wenigsten haben's überlisten. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Gib mir das Geschehen außerhalb, draußen halt das Grausen bald. Warum? Aufgesetzte Rapper nausen Gestalt, Opfer der Industrie, dagegen meine Faust geballt. Kein blassen Schimmer, was um ihn rum geschieht. Kahles Zimmer, sich der Realität entzieht und immer vor sich selber flieht, nebenbei anstatt mittendrin, sodass ich fast von den Klippen spring. Lieber was Sinnvolles über meine Lippen bring, als nur so tu, als wär's ein fittes Ding. Viel zu viel Simulanten, die nicht den Wert der Welt erkannten, vor sich selber wegrannten, sich aus dem Spiel verbannten, als ihre Rüstung größer wurde als sie selber. Falsche Felder, penetrante, ausgebrannte Melder, verdammte Einmann, Einklangzelter haben immer einen Spruch auf Lager. Der Inhalt ist mager, nur Gelaber, so hohl wie eine Küchenschabe. Aufgeflogen anstatt ausgewogen, schlecht angelogen, aber dafür um einiges besser angezogen. Durch Blicke, Missgeschicke wie eine Clique, die nur existiert, weil ihre Freundschaft auf Materiellem basiert. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Ich genieß jederzeit, selbst als ich das schrieb. Noch besser, wenn in der Luft Rauch von Gras liegt, damit das klar steht. Ihr Leute stresst euch zu sehr, ihr seid ja auch irgendwer. Läuft einfach nur mit oder sogar noch hinterher. Individualisten seid ihr alle oder niemand. Ich genieß jederzeit und geh dann noch tiefer. Dies geht an alle Kiffer. Ihr denkt, ihr seid klüger, in dieser Welt denkt jeder, er sei der Top-Sieger. Doch ihr Leute seid klein, kommt von eurem Ross runter. Typen wie euch gibt's mindestens noch 100. Und überhaupt ist dies nicht nur der einzige Planet. Ich als Prophet seh mich als MC wie als Athlet. Nickt mit dem Shit und seid mit mir wie mein Rough Tape. Denn dies ist Matze aka DNK. Mit Zivilcourage seid ihr meine Klientel. Also passt auf und erkennt euer Umfeld. Seid ihr krass drauf oder eher der umfällt? Realize, erkenne ist das Stichwort. Und wer weiß, was echt ist, was man uns so eintrichtert. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Hauptsache Geld zieht dich, man zieht's dir aus der Tasche. Verarschung der Masse fördert die Anpassung. Alle gleich aalglatt, keiner sticht raus. So bin ich nicht drauf, aus meinem Rausch hört ihr mich nicht raus. Schaut in mein Gesicht, erkennt das wahre Leben wie NK auf der Suche nach Raritäten. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Fast alles Fake, Kulisse und Show. Glamour und Glizz macht die Oberfläche froh. Wenn's tiefer gehen soll, bleibt man unbefriedigt. Außen Hochglanz, innen das Niveau niedrig. Bändigung des Egos und Veränderung durch Einsicht der eigene Fehler. Sag ich, Flüsterer, ey, flex ne Klasse, R. Für Rhymes ziehen keine Schublade passen, A. Für außergewöhnlichen R, B-Rap, D, der dich bauen zerlässt. Sag ich, Flüsterer, ey, flex ne Klasse, R. Für Rhymes ziehen keine Schublade passen, A. Für außergewöhnlichen R, B-Rap, D, der dich bauen zerlässt. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Flüsse keine Drops. Jeder redet von Scheiße, bis alle Lines werden top. Ich bin geschockt, wenn ich hör, dass ich hingebe, ich spür. Dass die geile Mucke nennt, denn ich schreck nicht mehr. Ihr habt mich gern, weil zu meinem Sound kann man gebounce. Dreh den Sound laut auf und dein Feedback raus. Jeder ist down mit dem jungen Arsch aus Welt. Doch Scherer macht sich das Liebe, sondern scharf aufs Geld. Sag G, Flüsterer, ey, flex ne Klasse, R. Für Rhymes ziehen keine Schublade passen, A. Für außergewöhnlichen R, B-Rap, D, der dich bouncen lässt. Sag G, Flüsterer, ey, flex ne Klasse, R. Für Rhymes ziehen keine Schublade passen, A. Für außergewöhnlichen R, B-Rap, D, der dich bouncen lässt. Ich bin Niveau und Dope, solange es jeder weiß, wenn jeder schreibt, bin ich am Mikro. Weil ganz einfach, ich bekomme überall Beifall. Und sollte es mal nicht so sein, dann darf das halt nur reinpacken. Schau mal in mein Zimmer, das sind Tausende von Texten, die ich gegen dich verwende. Wenn du glaubst, du musst dich betten, ich tu mich wetten. Du versteckst dich, wenn ich zu dir gehe, doch ich hab einen Rückenring und es tut mir leid, ich hör zu deinen Scheiß, aber ich fühl es nicht. Frag ich mich, ob du mich eins vergisst. Man disst nicht die Kings, also diss mich nicht, denn ich gehör zu den Kings, also diss mich nicht, alles beschiss. Alles wack, alles weak, also komm ich mit Wien. Und alles steht auf Sieg, denn ich bin halt deep und rap gegen euch Trottel und Host. Also komm ich mit Dream Connected und der East Coast. Flex ne Klasse, für Rhymes ziehen keine Schublade passen, A. Für außergewöhnlichen R, B-Rap, D, der dich bouncen lässt. Schublade passen. Für außergewöhnlichen Rap geht der dich morgen lässt. Fischer da, für extra Klasse. Für Rhymes ziehen keine Schublade passen. Für außergewöhnlichen Rap geht der dich morgen lässt. B-O-C-K-M-I-S-T und danach Dekin und Jenny mit I Miss You. Ja, meine SM bekommen. Und zwar mit Tommy Nalsch, I Heat Bush and Blair. Paper Jam ist krass, macht weiter so. Ich gebe davon aus, das heißt I Hate Bush and Blair. Und genau das sehen wir genauso. Und passend zum Thema, ein Interview mit Bush von unserem Außenreporter Bulli. Vielen Dank an Bulli für diese wunderbare Einladung. Hallo, wir haben ein Live-Interview mit George W. Bush. Hello, Mr. Bush. Can you explain to me, please, what the W in your name means? Well, as I was a little boy, like 14 years old, I explored my body as every young boy in this age. And one day my father detected me as I was by my work, and he shouts, "George, you wanker!" And my mother heard this, and the neighbors heard this, and everybody knows that my father says, "George, you wanker!" At this time everybody tells me George Wanker Bush. Thank you very much for the interview, Mr. Bush. Wir werden weitere Interviews mit George W. Bush haben. Zum Beispiel, warum führt er Krieg? Warum ist er so dumm? Warum ist er so dumm? Warum ist er so dumm? Warum ist er so dumm? Oder aber auch, warum ist er so dumm? Bullies Interviews ab jetzt bei Paper Jam. Denn Paper Jam Rules. Gruß an Bulli an alle. Und noch ein Tipp von mir. Hört euch auch den Track von Mellomarker an, den er gegen den Krieg geschrieben hat. Den kostenlosen Download und viele interessante informative Stimmen zum Irakkrieg. Und weiterführende Links gibt's auf www.freedom-of-speech.info. Auch mir ist klar, dass der Krieg zu Ende ist inzwischen, aber ich glaube nicht, dass Amerika schon genug hat. Schon außerdem ist etwas gegen den Krieg zu sagen immer wichtig. Und hier nun gleich passend zum Thema Joni aus Heidelberg, ja, Paper Jams Heimatstadt mit zerbombte Zukunft. Nur bei uns, Alkohol ist der Unruhewert. Hier hört Paper Jam die Unruhe Show mit dem Unruhewert. Folge 10, Jubiläumsausgabe. Hier ist Joni mit zerbombte Zukunft. Thank you.

oben, wenn ich in den Armen lieg. Es gab Zeiten, da dachte ich, die Liebe schafft es nicht, jeden Zweifel aus dem Weg zu räumen, ich raff es nicht. Aber dann schaut ich in ihre Augen und fasst es nicht. Man braucht Liebe zum Atmen, aber Abhängigkeit, die hasste ich. Doch jetzt blick ich in den Spiegel, weiß ich brauche diesen Menschen. Vorher hat Einsamkeit mein Blatt beschrieben, jetzt halt ich mit dir Händchen, doch das Leben lässt sie nach. Es gab Stress, Streit, Hass, der uns plagt, Aggression, die ausbrechen. Und das gegenüber dem Menschen, den ich ganz besonders mag. Deshalb ich mir immer wieder die Frage frag, wieso ich da stehe, mein Geist sich nicht mehr regt, sondern ich sie anbrülle und ich ihr nicht meine Liebe gebe. Bitte versteht, wenn ich irgendwann mal gehe, dann sollt ihr wissen, dass ich diese Frau über alles liebte, dass ich mich so oft in ihren Augen verirrte. Hört meine Worte, hört mein Herz, sie ist immer für mich da und teilt mit mir Schmerz. Das wunderschönste Wesen auf diesem Planeten, S-U-S-I, ihr Name sei gesegnet in meinen Ohren, die Musik, die war für sie die Munition, Liebe gegen den eisernen Krieg, meine Gedanken sind ganz oben, wenn ich in den Armen lieg. Das wunderschönste Wesen auf diesem Planeten, S-U-S-I, ihr Name sei gesegnet in meinen Ohren, die Musik, die war für sie die Munition, Liebe gegen den eisernen Krieg, meine Gedanken sind ganz oben, wenn ich in den Armen lieg. Und wenn dann die Tränen über mein Gesicht fließen, denke ich an ein Lächeln, was es schafft, keine Träne mehr zu vergießen. Du schaffst es in allen Zeiten, dass ich mich freu, auch in den Miesen, geprägt von meinen Gedanken, die mich nie alleine ließen. Und wenn man darüber nachdenkt, sagt doch jede Zeile das Gleiche, dass ich dich liebe, dass ich nicht von deinem Faden weiche. Ich geh für dich über jede Leiche und das, was ich brauche, weil du mein verdammtes Leben erreichst. Aber das zeigt doch, dass ich nicht oft genug sagen kann, wie sehr ich dich mag, wie sehr ich dich liebe und wie oft ich mich frag, ob du erwiderst. Und deshalb mich mir so oft die Frage stell, was denkt gerade mein Schatz, was denkst du gerade mein Schatz? Aber die CD gibt mir auch die Chance, für die Ewigkeit festzuhalten, wie sehr ich dich liebe, will es bildlich für den kommenden Rest gestalten. Es soll jeder wissen, wie sehr ich versuchte dich festzuhalten. Das wunderschönste Wesen auf diesem Planeten, S-U-S-I, ihr Name sei gesegnet in meinen Ohren, die Musik, die war für sie die Munition, Liebe gegen den eisernen Krieg, meine Gedanken sind ganz oben, wenn ich in den Armen lieg. Das wunderschönste Wesen auf diesem Planeten, S-U-S-I, ihr Name sei gesegnet in meinen Ohren, die Musik, die war für sie die Munition, Liebe gegen den eisernen Krieg, meine Gedanken sind ganz oben, wenn ich in den Armen lieg. Das war Next 86 mit das wundervollste Wesen, S-U-S-I. Und Grüße von Mr. Mills an seine Freundin Ricarda und seinen Kumpel Jaust. Und wenn er schon gerade grüßt, hat er es auch damit verdient, selbst gegrüßt zu werden. Deshalb mache ich jetzt einen Anfang und grüße dich hier mit Mr. Mills. Wer noch Mr. Mills grüßen will, grüßt ihn sofort auf unserer Mailbox 012-12-5-419-54-170. Und hier ist Hagen. Hagen, ja, Damen lieben Kühlchains, stellen Sie sich das vor. Aha. Ihr Chef wirft den Neger in den Wandschrank und drehen das Licht weg. Dann sitzen sie oben auf der Kopiemaschine, bilden Kopie von ihrer Katze mit meinem Kinn. Inzwischen dann nehmen wir sie zum Fenster. Also kann die Welt sehen, das Baby ich unten auf meinen Knien ließ. Ihre Welt, die freie Perlenzucke sein sind. Gekommen, aufstehen. Auf diesem Schreibtisch mit mir, den mehrfache Orgasmen ihr Schicksal schon ist. Ey, kühles J. Ey, kühles J. Ey, kühles J. Ey, kühles J. Immer erhalten sie für ihr Papier, bilden sie Urlaub, sie. Bilden Mädchen, stellen Sie sich das vor. Sie haben Tricks auf mir um die Welt. Stellen Sie sich das vor. Sie mich anrufen, ihre Entscheidung schrill. Stellen Sie sich das vor. Ich siege peitsch, erkläre ihre Neger zu. Kühn erhielt. Hagen! Damen lieben Kühlchains. stellen Sie sich das vor. Paper Jam, exclusive shit. Aha, Marken. Dann waren wir wieder zu Besuch. Er ist ja auch echt stark gefragt bei euch. Und nun, wie immer, Grüße an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Neulosheim, Oftersheim, E-Punkt-Diener, Schwetzingen, Weinheim, Blankstadt, Eherbach, Willensfeld und Hockenheim. Ein Gruß geht nach Hannover zu Hardshit Radio und auch zu Band und Anspruch, von der es bald wieder eine Menge neue Tracks geben soll. Checkt das aus. www.bandundanspruch.de. Und natürlich ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Wie immer mehr zum Thema, leider nicht mehr. Das Leben ist hart und ungerecht, aber immerhin gibt's Paper Jam. Ja. Danke an alle Mailschreiber, Anrufer und Gästebuch, Frau Müller. Seit neuestens auch noch Chat- und Boardbesitzer. Textet und labert uns zu. Anrufen und faxen unter 01212 5419 54 170. Nochmal. 01212 5419 54 170. Mails gehen an Studio Feedback at Yahoo.de und dies und alles andere findet ihr auch auf www.paperjam.de. Ein Gruß an unsere verfressene Studio-Katze Slowmo, an DJ Raiden, MC Payne und inzwischen immer größere treue Fangemeinde von Paperjam. Danke an euch. Und was zum ins Gehirn schreiben? Scheiß auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheiß auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheiß auf alle, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Das ist einfach billig. Falls ihr Musik oder sowas in der Art macht und von Paper Jam gespielt werden wollt, meldet euch mal unter studiofeedback@yahoo.de. Ein Gruß an alle Artists, die Paper Jam ihre Tracks zur Verfügung gestellt haben. Danke und meldet euch, wenn es was Neues gibt. Das wäre sehr schön. Das wäre Paper Jam 10 aus dem nagelalten Paper Jam Studio YCG. Am Mikrofon ist und war der Unruheherrsch. Auch nächstes Mal wieder. Paper Jam ist eine Show vom Unruhe Network, Checkt Unruhe, die EVU. Und macht's gut. Bis nächstes Mal. Hier ist der Wüstenplanet mit Battle of Jericho. Thank you. Grüße an Freshtex, Dominik, Gianna, E.Dina, Frau Dewald, Kirsten, Christine, Lan, Isa, Chill und Zirke. Paper Champ TV.